einen Fürsprecher in den Gefilden der Seligen. Ich beantrage, dass der große Alexander von Makedämon gerufen wird. Was er zu euch spricht als Sachverständiger. Sagen, dass Er schritt von der Welt oben herab in das Schattenreich. Ist für sie nur ein kleiner. Der Fries soll geholt werden. Der Fries soll gebracht werden. Totenschiffen, betrachtet meinen Fries. Einen gefangenen König, Tigranes von Pontus. Seine fremdäugige Königin, seht die schönen Schenkel. Einen Mann mit einem Kirschbäumchen, eine Kirsche verzehrend. Zwei Jungfrauen mit einer Tafel, darauf die Namen von 53 Städten. Einen sterbenden Legionär, seinen Feldherrn grüßt. Meinen Koch mit einem Fisch. Schatte, die Schäffen nehmen den Fries deines Triumphes zur Kenntnis. Sie sind begierig, mehr über deine Triumphe zu erfahren, als dein Fries erzählt. Sie schlagen vor, dass jene gerufen werden, die du auf deinem Fries abgebildet hast. Sie sollen gerufen werden. Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Versiegten. Dem Erschlagenen entstellt der Schläge die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die. Strafen fällt er hier unten. Wir rufen statt die Abbildungen die Abgebildeten. In Steinen ziehen wir vor. Ich lege Verwahrung ein, Verwahrung ein. Ich will sie nicht sehen. Die Waffen des Feldherrn alles aus den asiatischen Feldzügen. Schotte, verneige dich. Dies sind deine Zeugen. Ich beschwere mich. Ich beschwere mich. Ich beschwere mich. Dies sind deine Zeugen. Aber, was sind Feinde? Was sind Feinde? Als ich einen, den ich besiegt habe, in den wenigen Kapfen zwischen Neumond und Vollmond, habe ich von hier geschlagen, geschlagen, mit all seinen Streitwagen. In diesen wenigen Tagen ist es zerfallen, wie eine Hütte, wie eine Hütte, wie eine Hütte, die da steht. Als ich auftauchte an seine Grenze, bekam er die Flucht. uns beide die andere Grenze seines Reiches zu erreichen. So kurz dauerte der Festzug, dass sein Schinken, dich mein Kopf im Raum ankommt, noch nicht durchgeräuchert war, als ich zurückkam. Und von den sieben, die ich schlug, war dir nur einer. Nur einer! Ist das wahr, König? Es ist wahr. Hier, der Schattensklave, der einst Lehrer war, hat eine Frage. Und wie kam es, wie er sagt, wir wurden überfallen. Wir Bauer, der seine Heu aufflut, stand noch mit erhobener Karre und schon wurde es ein Hagen, der kaum Folge lag. Schöffen, bedenk das Zeugnis des Königs. Halleluja. Und der Schatte, der einst Kurtisane war, hat eine Frage. Du dort, Königin, wie kommst du hierher? Als ich einst in Tarion ging, thank you. Und warum gingst du nun im Zug? Den Sieg zu zeigen. Welchen Sieg? Den über dich? Und das schöne Taurion. Und was nannte er Triumph? Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis der Königin. Schande, wünschest du fortzufahren? Ich merke wohl, ich merke wohl, ich merke wohl, die Geschlagenen haben eine süße Stimme, jedoch einst klang sie anders. Dieser König da, der euer Mitleid fängt, als er noch oben war er auch nicht billig, an Zinsen und an Steuern nahm er nicht weniger als ich, nicht weniger. Das Silber, das er fördern ließ, kam nicht ins Volk durch ihn, nicht ins Volk, aber Rom bekam, bekam auch nicht eine Unze von ihm, auch nicht eine Unze von ihm. Warum dann bist du hier bei uns, König? Weil ich Städte baute, weil ich liebe, weil ich will, als ihr über sie uns verlangtet. Nicht wir, ihr! Weil ich ihr Land zu verteilen, wir uns erheben vor diesen Zeugen und zum Lobe derer, die ihre Städte verteidigten. Ist Menschen und Häuser mehr. Hier der Totenschöffe, der einst Bäcker war in Massilia, der Stadt am Meer, stellt einen Antrag. Also schreiben wir zu deinen Gunsten, Schatten, einfach nieder, brachte Gold nach Rom. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis der Städte. Der Verhörte setzt sich nieder. Er ist erschöpft, aber er hört ein Gespräch hinter der Tür an, wo neue Schatten erschienen sind. Ich kam zu Schaden durch einen Ochsenkarren. Ochsenkarren. Er brachte noch eine Ladung Sand zu einer Baustelle. Baustelle. Sand. Ist jetzt nicht Essenszeit. Essenszeit. Mein Brot und meinen Zwiebel hatte ich bei mir. Ich hatte kein Zimmer mehr. Die Unzahl von Sklaven, die sie aus allen Himmelsgegenden hereintreiben, haben das Schustergewerbe. Haben das Schustergewerbe ruiniert. Ich selbst bin Sklave, sagen wir, ihr Glücklichen. Komm durch uns, Unglückliche, ins Unglück. Ihr da, geht der Wind noch droben? Horch! Da fragt wer was? Ob Wind geht oben? Vielleicht mag sein in den Gärten. In den stickigen Gassen ist er nicht zu bemerken. Musik. Hier der Schatte, einst ein Fischweib, hat eine Frage. Da war von Gold die Rede, ich lebte auch in Rom. Doch ich habe nichts bemerkt von Gold, da wo ich lebte. Wüsste gern, wo es hinkam. Halte dich, schalte dich mit meinen Legionen aus. Mit meinen Legionen aus. Einen Fischwein, Fischwein, einen Fischwein, einen Fischwein, eine neue Themen zu erobern. Nichts auf den Fischmarkt. Holtest du dir doch vom Fischmarkt etwas? Unsere Söhne. Euch in die Weide Asien. Ich bin dran. Ich wurde verwundet. Ich schleppte ihn nach. Und so fiel er denn auch. Warum ließest du Rom? Ich habe gehungert. Und was wolltest du dort? Ich wollte mir nichts. Du streckst deine Hand aus. War's den Feldherrn zu grüßen? Es war ihm zu zeigen, dass ich immer noch mehr war. Ich kündige Verwahrung ein. Ich beschenkte die Legionäre. Ich beschenkte sie nach jedem Feldzug. Aber nicht die Toten. Ich lege Verwahrung ein. Sie sollen den Krieg beurteilen, die ihn nicht verstehen. Ich liebe In den Lagern der im Krieg Gefallenen mich am Ärmel einhielt und mir sagte, Alte, hier sind viele Vater, viele Mütter, Söhne, viele sehr Vermisste. Doch die Namen haben sie vergessen. Bitte nur, sie in das Heer zu reihen und sind nicht mehr nötig hier. Und ihren Müttern wollen sie nicht mehr begegnen, seitdem sie die blutigen Kriege ließen. Irgendeine Schwäche, wenn keine einen wenig nützlich. Vielleicht ist deine Schwäche Lücken in der Kette, deine Gewalttaten. Entsinne dich, Schatte, deine Schwächen. Ich rate es dir. Hier der Schatte, einst ein Bäcker, hat eine Frage. Dort seh ich einen Koch mit einem Fisch. Koch, erzähl uns, wie du in den Triumphzug kamst. Nur anzuzeigen, dass er beim Kriegsgeschäft noch Zeit fand, ein Kochrezept für einen Fisch zu finden. Ich war sein Koch, ich bedecke der schöne Speisen auf Koch, des Gefliegen, so schwarze Liebe, was ich dir nicht warte, nicht. Uns war's nicht doch ein Kriegsche, ob ihr ein der einst Lehrer war. Was soll uns das, dass er gerne aß? Aber mich ließ ein Koch dennoch herzenslust. Ich danke es ihm. Ich verstehe ihn, ich, der ich Bäcker war. Wie oft musste ich Kleier in den Teig rühren, der armen Kunden wegen. Dieser war uns für ein Künstler sein. Ich nenne ihn menschlich zu Rom. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis des Kochs. Und der Schöffe, der einst Bauer war, hat eine Frage. Ist auch einer, der einen Obstbaum trägt. Das ist ein Kirschbaum, den brachten wir aus Asien. Im Triumphzug fühlten wir ihn mit und legten ihn an den Hängen des Apennin. Ach, du bist das Lakanes, der ihn brachte. Ich pflanzte ihn auch einst, doch ich wusste nicht, dass er von dir stammt. Er ist sparsam mit Boden, doch den Wind verträgt er schlecht. Die roten Kirschen haben mehr Fleisch und die schwarzen sind süßer. Ihr Freunde, dies von allem, was erobert durch blutige gewaltigen Krieg verhassten Angedenkens, nenn ich das Beste. Denn diese Städtchen ein neues, freundliches Gesicht, es sieht den Weinstock ohne fleißigen Wildstock und wachsend mit den wachsenden Geschlechtern trägt Brot für sie. Und ich beglückwünsche dich, der es uns gebracht, denn alles des Beutel der Beinen hast. Letzter Boden wird jedes Jahr aufs Neue den lebenden Wohl dieses schönsten aller Gruppe noch im Frühling mit den Blüten weißen Zweigen im Wind vollen Flattern. Aufspringt die Chefin, ein Fischweib am Markte. Hab ich dir alles auf? Doch noch einen Fisch in den blutigen Händen. Besticht doch der Räuber das Gericht mit der Beute. Ein Kirschbaum, die Eroberung hätte er machen können, nur mit einem Mann. Aber 80.000 stieg er hier runter. Wie viel sollen sie bezahlen, oben für ein Glas voll Wein und keinen Wecker? Womit viel gebe ich, bei einer Frau zu geben? Und sie sehen auf den Bauern, den Lober des Kirschbaums. Bauer, was sagst du? Achtzigtausend Menschen für einen Kirschbaum? Haja, ich nichts mit ihm. Ich lieb, haja. Yeah. Es melden sich die Gefallenen der asiatischen Legionen. Die Friesschlepper.